George Orwell, 1984. Aus dem Englischen von Michael Walter. Erster Teil. Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. Jeder Erfolg, jede Errungenschaft, jeder Sieg, jede wissenschaftliche Entdeckung, unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben. You've got two new messages. First message. 1, 2, 3. Test, test. 3, 4. Ich bin Julia. Julia Gordon. Klar. Ich bin Parteimitglied, Freunde. Überzeugt? Ja, auch das, Genossen. Und Big Brother? Für den schwärm ich, Sister. Darin bin ich fantastisch. Big Brother, das ist meine Nummer 1. Mein Vaterland? Natürlich. Lieb ich auch. Spucke mit euch gemeinsam, Parteigenossen, auf alle Feinde Ozeaniens. First message. Message received last Friday. 1, 2, 1, 2. Smith. Smith ist mein Name. Winston Smith. So, es ist heute ein strahlender Apriltag hier in London. Es ist kalt. Die Uhren schlagen hier 13. 1, 2. Winston Smith. Das Kinn an die Brust gezogen, um dem scheußlichen Wind zu entgehen, schlüpfte rasch durch die Glastüren der Victory Meets Kaserne. Der Flur roch nach Kohlsuppe und Flickenteppichen. Hier, da, seht ihr das? Am Flurende hinten ist ein Plakat an die Wand gepinnt. Eins von den Bildern, die einem mit dem Blick überall hin folgen. Der große Bruder sieht dich, steht drunter. Der große Bruder sieht dich. In Winstons Wohnung oben verlas die sonore Stimme aus dem Teleschirm eine Zahlenstatistik, bei der es irgendwie um die Roheisenproduktion ging. Wir bitten um eure Aufmerksamkeit. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Genossen, wir haben wunderbare Neuigkeiten für euch. Denn die Produktionsschlacht um die Roheisenproduktion ist gewonnen. Auch die abschließenden amtlichen Berichte über die Erzeugung von Konsumgütern aller Klassen zeigen, dass der Lebensstandard im Verlauf des letzten Jahres um nicht weniger als 20% in allen Landesteilen gestiegen ist. Winston drehte an einem Knopf am Teleschirm und die Stimme klang jetzt zwar gedämpfter, blieb aber dennoch verständlich. Die Stimme hier, oder besser, da vorn, hört ihr das? Ja. Kommt aus der länglich-rechteckigen Metallplatte, die drüben in die Wand eingelassen worden ist. Ein Teleschirm. Know your enemy. In ganz Ozeanien kam es heute Morgen zu spontanen Demonstrationen, als Arbeiter die Fabriken und Büros verließen und mit Transparenten durch die Straßen marschierten, auf denen sie dem großen Bruder für das neue, glückliche Leben dankten, das seine weise Führerschaft uns beschert hat. Leiser stellen kann man das Ding hier. Aber ganz ausschalten lässt es sich nicht. Er trat ans Fenster. In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, schwebte für einen Moment lauernd wie eine Schmeißfliege und schwirrte dann im weiten Bogen wieder ab. Es ist mal wieder eine von ihren Polizeistreifen, die an den Fenstern der Leute schnüffeln kommen. Ein Kilometer entfernt türmte sich das Ministerium für Wahrheit, seine Arbeitsstätte, weiß und gewaltig über der rußigen Landschaft auf. In Neusprech heißt das jetzt Mini-Wahr. Ministerium für Wahrheit. Ganz hinten, die riesige Pyramide aus schimmernd weißem Beton. 300 Meter hoch war das Gebäude des Ministeriums. Man konnte gerade noch die drei farblich abgesetzten Parolen der Partei lesen. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. In London gab es nur drei andere Bauwerke von ähnlichem Ausmaß. Das Ministerium für Wahrheit, das sich mit dem Nachrichten-, Unterhaltungs- und Erziehungswesen sowie den schönen Künsten beschäftigte. Das Ministerium für Frieden, das sich mit dem Krieg befasste. Und da hinten links? Das ist das Ministerium für Liebe, Mini-Lieb. Hier wird sich um Gesetz und Ordnung gekümmert. Krieg ist Frieden. Muss man mal drüber nachdenken. Oder Freiheit ist Sklaverei. So, und dann noch da, rechts, das Ministerium für Überfülle. Zuständig für die Wirtschaft. Also, Mini-Wahr, Mini-Pax, Mini-Lieb und Mini-Fülle, wie die vier jetzt auf Neusprech heißen. Mini-Lieb, das Ministerium für Liebe, war zweifellos das beängstigendste Gebäude von allen. Das hat überhaupt keine Fenster. Winston war noch nie im Mini-Lieb gewesen oder hatte sich dem Bau auch nur auf einen halben Kilometer genähert. Man kommt da nur in Dienstangelegenheiten rein. Alles abgesperrt. Ein Gewirr von Stacheldrahtverhauen, dicken Stahltüren und versteckten Maschinengewehrnestern. Winston ging jetzt quer durchs Zimmer in seine winzige Küche rüber und goss die Teetasse voll Victory Gin. Er rüstete sich für den Schock und wirkte die Portion dann wie eine Arznei hinunter. Das Zeug schmeckt ätzend wie Salpetersäure. Als würde man eins mit dem Gummiknüppel über den Hinterkopf kriegen. Aber schon im nächsten Moment ließ das Brennen nach und die Welt sah etwas freundlicher aus. Er fischte eine Zigarette aus dem zerknautschten Päckchen mit der Aufschrift Victory-Zigaretten und setzte sich an den kleinen Tisch links vom Teleschirm. So, der Federhalter, ein Glas Tinte. Und jetzt das hier. Er nahm ein dickes, unbeschriebenes Buch im Quartformat, roter Rücken und marmorierter Einband heraus. Habe ich mal im Fenster eines miefigen kleinen Ramschladens entdeckt und wollte es unbedingt haben. Parteimitglieder durften diese normalen Läden eigentlich nicht betreten. Geschäfte auf dem freien Markt machen war der Ausdruck dafür. Aber Winston hatte damals rasch die Straße rauf und runter gespäht und das Buch schließlich für $2,50 gekauft. Schuldbewusst, aber jetzt wollte er endlich sein Tagebuch beginnen. Illegal war das offiziell zwar nicht. Nein, gar nichts hier ist illegal. Nein, es gibt ja keine Gesetze mehr. Tagebuch schreiben, come on, ist nicht illegal. Geschäft auf dem freien Markt, auch nicht illegal. Aber wenn's rauskommt, muss man ziemlich sicher mit der Todesstrafe rechnen. Oder 25 Jahren Arbeitslager. Er tunkte die Feder in die Tinte und stockte eine Sekunde lang. Dann schrieb er in kleiner, ungelenker Schrift, 4. April 1984. Gestern Abend im Kino. Lauter Kriegsfilme, ein sehr guter dabei. Über ein Schiff voller Flüchtlinge. Was ist denn da? Was sehen wir? Ein Schiff. Und dieses Schiff, es wird gerade bombardiert. Irgendwo im Mittelmeer. Ja, das Schiff. Das Schiff wurde gerade bombardiert. Und im Publikum fand man die Aufnahmen von einem großen, dicken Mann besonders lustig. Der dicke Mann, der versuchte, vor dem Helikopter wegzuschwimmen. Dann sah man ihn im Maschinengewehrvisier des Helikopters. irgendwo im Mittelmeer. Tja. Zuerst sah man, wie er sich wie so ein Tümmler durchs Wasser wälzte. Und dann sah man ihn durch das Maschinengewehrvisier des Helikopters. Tja. Und dann war er ganz voller Löcher. Und das Wasser ringsum, das färbte sich rosa. Von dem Blut, ja? Rosa. Und dann versank er so plötzlich, als hätten die Löcher das Wasser reingelassen. Brüllte vor Lachen, als er versank. Ist besser als jeder Charlie Chaplin-Film. Ja, das Publikum, das brüllte vor Lachen. Und danach zeigte man ein Rettungsboot voller Kinder. Also man sieht ein Rettungsboot voller Kinder und der Helikopter, der pflanzte eine 20-Kilo-Bombe zwischen sie. Wahnsinnsblitz und das Boot war nur noch Kleinholz. Tja, Wahnsinnsblitz. Gab jede Menge Applaus von den Parteiplätzen. Jede Menge Applaus. Aber eine Frau, unten in der Proles-Ecke des Kinos, machte plötzlich Rabatz und blökte rum. Man hätte doch sowas nicht vor den Kindern zeigen sollen. Man hätte es doch nicht sollen. Das wäre doch nicht recht. Das geht nicht. Das ist nicht recht. Das könnt ihr doch nicht einfach vor den Kindern zeigen. Bis die Polizei sich rausschmiss. Ich glaube nicht, dass hier was passiert ist. Ich glaube es nicht. Nein, es interessiert keine Sau, was die Proles sagen. Es kümmert keinen, was die Proles sagen. Es kümmert kein Schwein. Für wen, überlegte Winston plötzlich, für wen machte er das Tagebuch eigentlich? Tja, für die Zukunft. Die Zukunft, ja, vielleicht. Oder für die Ungeborenen. Okay, man wird sehen. Er lehnte sich zurück. Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein. Ja, genau. Abknallen werden sie dich. Mit einem Genickschuss wird Big Brother dich abknallen. Ach, ist mir wurscht. Aber mit einem Genickschuss werden sie es tun. Nie damit, Big Brother. Die knallen dich immer mit einem Genickschuss ab. Der Zwei-Minuten-Hass. Die Menge schreit: Verräter! Verräter! Verräter! Verräter! Verräter! Tod dem Verräter! Tod dem Verräter! Alle aus der Abteilung des Ministeriums für Wahrheit haben sich jetzt in der Saalmitte gruppiert, gegenüber dem großen Teleschirm. Widersetzt euch der Propaganda! Man kann euch eure Gedanken nicht nehmen. Auch das Mädchen aus der Romanabteilung ist heute mit dabei, dem Winston schon oft auf dem Korridor begegnet ist. Rosa Bruder. Vielleicht 7 oder 28. Schwarzes Haar, Sommersprossen. Könnte eine Agentin der Gedankenpolizei sein. Ah. Und da drüben ist auch O'Brien. O'Brien war Mitglied der inneren Partei und hatte einen so wichtigen und abgehobenen Posten, dass Winston nur eine undeutliche Vorstellung davon hatte. Scheint aber, als ob man mit ihm reden könnte. Zumindest, wenn man den Teleschirm austrickst und ihn irgendwo alleine erwischt. Ah, jetzt geht's los. Widersetzt euch! Lasst euch eure Gedanken nicht vernichten! Auf dem großen Teleschirm erscheint das Gesicht von Emanuel Goldstein, Feind des Volkes. Nichts, was die Partei sagt, ist wahr. Nichts, was die Partei sagt, ist gut. Ihr werdet von morgens bis abends belogen. Vereinzelte Pfiffe im Publikum. Goldstein, der Urverräter. Der Krieg mit Eurasien ist nicht euer Krieg. Es gibt ihn gar nicht. Er war der Erste, der die Reinheit der Partei besudelt hatte. Tod dem Verräter! Tod dem Verräter! Ja, schreit! Schreit! Schreit den Namen hinaus, Genossen! Verräter! Goldstein! Goldstein! Widersetzt euch! Goldstein! Tod! Auch ich wurde als Bürger von Ozeanien geboren. Verräter! Und es ist notwendig, dass es euch einer sagt. Ich sage es euch. Ich, Immanuel Goldstein, ich sage euch, dass diese Partei zusammenbrechen wird. Dass ihr belogen und gedemütigt werdet. Ich, Immanuel Goldstein. In fetten Großbuchstaben erscheinen die drei Parolen der Partei. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Krieg ist Frieden. G. B. Freiheit ist Sklaverei. G. B. Krieg ist Frieden. Großer Bruder. Unwissenheit ist Stärke. Großer Bruder. G, B, G, B. Immer wieder mit großer Pause zwischen dem G und dem B. Dröhnend, eigentümlich primitiv, G, B. Unwissenheit ist Stärke. Freiheit ist Sklaverei. G, B. Krieg ist Frieden. Großer Bruder. O'Brien ist aufgestanden, hat die Brille abgenommen und für einen Sekundenbruchteil begegnen sich ihre Blicke. Und für diesen kurzen Zeitraum weiß Winston jetzt. Ja, es ist klar. O'Brien denkt dasselbe wie er. Ich verstehe Sie. Ja. Ich verstehe Sie. Schien O'Brien zu sagen. Vielleicht hatten wir gerade eine unmissverständliche Botschaft ausgetauscht. Ich weiß, was Sie empfinden. Ich kenne Ihre Verachtung, Ihre Abscheu, aber seien Sie unbesorgt. Ich bin auf Ihrer Seite. Parteigenosse Smith? Es klopft an seiner Wohnungstür. Hallo? Als Winston die Hand auf den Türknauf legte, sah er, dass er sein Tagebuch offen auf dem Tisch liegen gelassen hatte. »Nieder mit dem großen Bruder« stand da in so großen Buchstaben, dass man es von der Tür aus lesen konnte. Unglaublich dumm. Hallo? Ach, Parteigenosse Smith. Ich hab Sie doch nicht erschreckt. Mir war so, als hätte ich Sie eben reinkommen hören. Was ist denn, Frau Parsons? Nur eine Kleinigkeit. Ich hab Sie doch nicht wirklich erschreckt. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Ich weiß nicht. Mir war so, als ob Sie eben zusammengezuckt sind. Nein, aber nein, ich bin nur ein bisschen in Eile. Worum geht's denn? Ach, wissen Sie, unser Ausguss. Das Wasser fließt wieder mal nicht ab in der Küche. Es muss am Rohr liegen. Könnten Sie wohl mal rüberkommen und sich's ansehen? Es ist zum Verrücktwerden. Ja, ich will gern mal nachsehen. Es müsste nur schnell gehen. Sie verstehen, ich darf nicht zu spät zur Arbeit kommen. Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Es dauert bestimmt auch nicht lange. Es ist ja bloß, weil Tom nicht da ist. Es war Mrs. Parsons, die Frau eines Etagennachbarn. Die Anrede Mrs. wurde von der Partei eigentlich missbilligt. Man sollte grundsätzlich jedermann mit Genosse oder Genossin ansprechen. Stehen bleiben, Flossen hoch. Hände hoch! Sie haben doch eine Rohrzange, Frau Parsons. Ach, das sind die Kinder. Nun lasst uns mal durch. Eine Rohrzange. Smith Winston, Sie sind ein Verräter. Sie sind ein Gedankenverbrecher. Sie hassen den großen Bruder. Wenn Tom da wäre, wissen Sie, der hätte es im Nu repariert. Sie sind ein Spion. Totschießen! Ach, Kinder. Sie waren heute noch nicht draußen. Ach, hier. Die Rohrzange habe ich inzwischen gefunden. Ich werde sie abknallen. Ich werde sie vaporisieren. Sie in die Salzbergwerke schicken. Ja, gestehen Sie. Gestehen Sie Ihr Verbrechen. Sie machen vielleicht einen Lärm, sag ich Ihnen. Wieso können wir nicht beim Hängen zugucken? Sie sind enttäuscht, weil Sie nicht beim Aufhängen zusehen können. Das ist es. Mutti auch totschießen. Beim Hängen zu gucken. Peng, peng, peng, peng, peng. Peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng. Winston kniete sich hin und fummelte an der Schraubenmutter des Verbindungsstücks herum. Es fiel ihm ein, dass heute Abend im Park einige eurasische Kriegsverbrecher gehängt werden sollten. Das passierte etwa einmal pro Monat und war ein beliebtes Schauspiel. Ich habe wirklich zu viel um die Ohren, um mit Ihnen dahin zu gehen. Und Tom kommt immer so spät nach Hause. Was ist denn mit der Rohrzange, Frau Parsons? Ja, natürlich. Kommen Sie. Hier. Es muss am Knie liegen. Es ist immer verstopft, sagt Tom. Kommen Sie. Da vorne habe ich sie hingelegt. Ist doch die Rohrzange, oder? Achtung, Achtung! Wir bitten um eure Aufmerksamkeit. Soeben erreicht uns ein Sonderbericht von der Malabar-Front. Unsere Streitkräfte in Südindien haben einen glorreichen Sieg errungen. Ich bin zu der Meldung bevollmächtigt, dass durch diese militärische Operation das Ende des Krieges in greifbare Nähe gerückt sein dürfte. 40.000 eurasische Soldaten wurden getötet oder gefangen genommen. Und jetzt der Sonderbericht. Das dicke Ende kommt schon noch, dachte Winston. Und in der Tat folgte auf eine blutrünstige Schilderung der völligen Vernichtung einer eurasischen Armee, bei der horrende Zahlen von Toten und Gefangenen genannt wurden, die Ankündigung, dass ab nächster Woche die Schokoladenration von 30 auf 20 Gramm gekürzt werden würde. Er war bereits tot, überlegte Winston. Es schien ihm, als habe er erst jetzt mit der Fähigkeit, seine Gedanken zu formulieren, den entscheidenden Schritt getan. Die Konsequenzen jeder Handlung liegen schon in der Handlung selbst. Er schrieb jetzt ins Tagebuch. Das Gedankenverbrechen hat nicht den Tod zur Folge. Verräter! Das Gedankenverbrechen ist der Tod. Verräter! Tod dem Verräter! Nun, da er sich als toten Mann betrachtete, wurde es wichtig, so lange wie möglich lebendig zu bleiben. Zwei Finger seiner rechten Hand hatten Tintenflecke. Tintenflecke? Ja. Ja, genau das sind die Kleinigkeiten, die einen irgendwann verraten können. Er ging ins Bad und schrubbte die Flecke sorgfältig mit der sandig dunkelbraunen Seife, die einem die Haut wie Schmirgelpapier aufscheuerte und für diesen Zweck bestens geeignet war. Ich weiß, was Sie empfinden. Ich kenne Ihre Verachtung, Ihre Abscheu, aber seien Sie unbesorgt. Ich bin auf Ihrer Seite. Hörst du mir zu? Ja. Versuch mal, an gar nichts zu denken. Einfach nur da liegen. Winston träumt. Er liegt auf einer Wiese, mitten im Wald. Und es ist einer dieser Sommerabende, wo schräge Sonnenstrahlen die Erde vergolden. Die Landschaft, auf die er blickt, kehrte in seinen Träumen häufig wieder, sodass er nie ganz sicher ist, ob er sie in der realen Welt gesehen hatte oder nicht. Und jetzt beuge ich mich über dich und massiere dir die Schläfen. Merkst du's? Ich darf nicht sprechen. Da ist wieder das Mädchen mit dem schwarzen Haar. Kommt übers Feld gelaufen. Reißt mit einer einzigen Bewegung die Kleider vom Leib. Schleudert sie beiseite. Was siehst du? Ich darf die Augen nicht öffnen. Ihr Körper ist weiß und glatt. Wenn das der große Bruder wüsste. Er weiß es ja. Überall sind Mikrofone. Überall sind Spitzel. Bist du von der Gedankenpolizei? Ach, Unsinn. Komm, lass uns lieber untertauchen. Wenn man es richtig anstellt. Ja, man muss es nur richtig anstellen. Überhaupt müsste das sehr gut vorbereitet werden. Gruppe 30 bis 40. Vom Teleschirm kam ein ohrenzerreißendes Pfeifen. Ein langer Dauerton. Es war 7.15 Uhr. Zeit zum Aufstehen. Die Plätze einnehmen, bitte. Die 30- bis 40-Jährigen. Winston nahm stramme Haltung vorm Teleschirm an, auf dem das Bild einer noch jungen Frau, hager, doch muskulös, in Überkleid und Turnschuhen aufgeflammt war. Arme beugen und strecken. Im Takt. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der schmerzhafte Hustenanfall hatte Winstons Traumeindrücke nicht ganz verblassen lassen und die rhythmischen Gymnastikbewegungen belebten sie jetzt wieder, während er seine Arme mechanisch vor- und zurückschnellen ließ. Etwas schwungvoller, Genossen, wenn ich bitten darf. 1, 2, 3, 4. Im Takt. 1, 2, 3, 4. Genossen, zusammen. Jeder unter 45 ist durchaus imstande, seine Zehen zu berühren. Wir genießen nicht alle das Privileg, an vorderster Front zu kämpfen. Aber wir können uns zumindest fit halten. Und 1 und 2 und vor zurück. Denkt nur an unsere Jungs an der Malabar-Front und an die Matrosen auf den schwimmenden Festungen. Denkt nur mal daran, was sie erdulden müssen. Schon besser, Genosse. Winston vermochte sich nicht mit Bestimmtheit an die Zeit zu erinnern, in der Ozeanien nicht Krieg geführt hatte. Andererseits jedoch musste es während seiner Kindheit eine ziemlich lange Friedensperiode gegeben haben, denn zu seinen frühesten Erinnerungen gehört ein Luftangriff, der alle Welt zu überraschen schien. Vielleicht war es die Zeit, als damals die Atombombe auf Colchester gefallen war. Überall kauerten Menschen. Andere hockten dicht an dicht auf den eisernen Wandbetten. Winston, seine Mutter und sein Vater hatten sich damals einen Platz auf dem Boden gesucht. In ihrer Nähe saßen ein alter Mann und seine Frau nebeneinander auf dem Wandbett. Der Mann stank nach Gin. Seine Haut schien Gin statt Schweiß auszudünsten. Man hätte sich leicht vorstellen können, dass auch die Tränen, die aus seinen Augen quollen, purer Gin waren. Aber offensichtlich litt er an einem echten und schweren Kummer. Wir hätten ihn eben nicht trauen sollen. Hab ich's nicht immer gesagt, Mutter? Wir hätten den Lumpen nicht trauen dürfen. Doch welchen Lumpen man nicht hätte trauen dürfen, das wusste Winston jetzt nicht mehr. Der Krieg war zum regelrechten Dauerzustand geworden. Im Augenblick beispielsweise, im Jahr 1984, führte Ozeanien gegen Eurasienkrieg und war mit Ostasien verbündet. Die Partei sagt übrigens, dass Ozeanien sich niemals mit Eurasien verbündet hatte. Er, Winston Smith, wusste aber, dass Ozeanien noch vor 4 Jahren Verbündeter Eurasiens gewesen war. Aber wo existiert dieses Wissen? Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Das jedenfalls sagt die Partei. Und wer die Gegenwart kontrolliert, der kontrolliert die Vergangenheit. Was jetzt wahr ist, bleibt wahr für alle Zeiten, sagte die Partei. Es war ganz einfach. Realitätskontrolle nannte man das. In Neusprech übersetzt hieß das eben Doppeldenk. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wer seine Zehen berühren kann. Rührt euch, bellte die Übungsleiterin ein wenig jovialer. Winston ließ die Arme sinken und füllte die Lungen langsam mit Luft. bitte, Genossen, das Ganze aus den Hüften heraus. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Er hasste die Übung, die ihm von den Fersen bis hoch in die Pobacken stechende Schmerzen verursachte und oft genug mit einem heftigen Hustenanfall endete. Er versuchte, sich ans Datum zu erinnern, wann die Partei eigentlich in Erscheinung getreten war. Vor 1960 hatte er das Wort Engsotz nie gehört, aber es war möglich, dass es in seiner Altsprechform, nämlich als englischer Sozialismus, bereits früher vorgekommen war. Alles Vergangene wurde nebulös. Manchmal allerdings ließ sich doch noch eine klare Lüge ausmachen. Und es stimmt einfach nicht, wenn die Partei jetzt behauptet, die Flugzeuge erfunden zu haben. Er kannte Flugzeuge von frühester Kindheit an. Smith, kreischte die giftige Stimme jetzt vom Teleschirm. 6079, Smith W. Smith W. Ja, Sie sind gemeint. Weiter runter, wenn ich bitten darf. Das können Sie doch wirklich besser. Sie bemühen sich bloß nicht. Also runter, bitte. Schon besser, Genosse. Rührender ganze Verein. Und jetzt? Alle mal her, schau. Nur keine Bestürzung oder Unmut zeigen. Jedes Augenzucken konnte einen verraten. Winston stand da und verfolgte aufmerksam, wie die Übungsleiterin die Arme über den Kopf hob und sich dann, nicht eben anmutig, aber mit bemerkenswerter Gewandtheit und Effizienz, vorn überbeugte und ihre Fingerspitzen unter den Zehen einhakte. Also, Genossen, so möchte ich das bei euch sehen. Nochmal hergeschaut, Arme hoch und beugen. Ich bin 39 und habe 4 Kinder zur Welt gebracht. Und beugen. Jetzt aufgepasst. Das könnt ihr alle. Und noch einmal. Sie beugte sich nochmal vornüber. Wie ihr seht, sind meine Knie durchgedrückt. Das könnt ihr alle. Wenn ihr nur wollt. Jeder unter 45 ist durchaus imstande, seine Zehen zu berühren. Wir genießen nicht alle das Privileg, an vorderster Front zu kämpfen, aber wir können uns zumindest fit halten. Und beugen. Hoch die Arme und beugen. Schon besser, Genosse, schon viel besser. Ja. Schon besser. Sie fügte es aufmunternd hinzu, als Winston es mit einem gewaltsamen Ruck schaffte, mit durchgedrückten Knien seine Zehen zu berühren. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Verräter! Verräter! Verräter! Verräter! Tod dem Verräter! Wieder im Büro. Winston zog mit tief, unbewusstem Seufzen den Sprechschreiber zu sich heran, pustete Staub von der Diktiermuschel und setzte die Brille auf. 4 kleine Papierzylinder waren eben auf der rechten Seite seines Schreibtischs aus der Rohrpost geplumpst. Er entrollte die erste Weisung. Sie lautete: Times, 3.12.83, Bericht GB, Tagesbefehl, Doppelplus ungut, nennt Unpersonen. Total umschreiben. Oben vor. Präarchiv. In Altsprech bedeutet das, die Berichterstattung über den Tagesbefehl des Großen Bruders in der Times vom 3. Dezember 1983 ist äußerst unbefriedigend und erwähnt nicht existente Personen. Schreiben Sie alles um und legen Sie Ihren Entwurf an höherer Stelle vor, ehe er im Archiv eingestellt wird. Winston las den beanstandeten Artikel durch. Der Tagesbefehl des Großen Bruders war anscheinend hauptsächlich eine Lobeshymne auf die Arbeit einer als SFZE bekannten Organisation gewesen, die die Matrosen auf den schwimmenden Festungen mit Zigaretten und anderen Extras versorgte. Ein gewisser Genosse Withers ein prominentes Mitglied der inneren Partei, war namentlich besonders erwähnt und mit einer Medaille, dem Verdienstorden zweiter Klasse, ausgezeichnet worden. 3 Monate später hatte man die SFZE plötzlich und ohne Angabe von Gründen aufgelöst. Also, zu vermuten ist, dass Withers und Konsorten bei der Partei in Ungnade gefallen waren. Aber weder Presse noch Teleschirm hatten irgendwas darüber berichtet. Das war normal. Politische Übeltäter wurden üblicherweise nicht vor Gericht gestellt. Ja, nicht einmal öffentlich gebrandmarkt. Für gewöhnlich verschwinden Leute sang- und klanglos, die das Missfallen der Partei erregen. Man hört nie wieder was von denen. Winston strich sich mit einer Briefklammer über die Nase. In der Nische jenseits des Ganges kauerte Genosse Tillotson, sein Kollege, immer noch heimlich tuerisch über seinem Sprechschreiber. Er hob für einen Moment den Kopf. Wieder der feindselige Brillenblitz. Winston fragte sich jetzt, ob Genosse Tillotson mit demselben Job beschäftigt war wie er. Durchaus möglich. Höchstwahrscheinlich arbeitet ein ganzes Dutzend Leute an konkurrierenden Versionen dessen, was der große Bruder nun tatsächlich gesagt hatte. Alsbald würde ein Superhirn der inneren Partei diese oder jene Version auswählen, sie neu herausgeben. Und dann wird die erwählte Lüge ins Archiv eingehen und Wahrheit werden. In den Wänden seiner Arbeitsnische gab es 3 Öffnungen. Rechts vorm Sprechschreiber eine kleine Rohrpost für schriftliche Weisungen. Links eine größere für Zeitungen und in der Seitenwand, in bequemer Reichweite für Winston, die Klappe für den Papierkorb oder das sogenannte Gedächtnisloch. Ja, wenn also Dokumente vernichtet werden, dann wird die Drahtklappe des Gedächtnislochs hier hochgehoben. Man wirft es rein und augenblicklich verbrennt alles in der riesigen Feuerungsanlage zu Asche. Winston begutachtete gerade den 2. Zettel, der eine Weisung in dem verkürzten Jargon enthielt. 2 Zeilen lang. Kein echtes Neusprech, aber zum Großteil aus Neusprechwörtern bestehend. 14.02.84, Minifülle misszitiert Schokolade, richtigstellen, Times. Okay, ist nicht so knifflig. Kann am besten gleich erledigt werden. Die anderen 3 müssen noch etwas warten. Winston schaltete den Teleschirm auf alte Nummern und orderte die entsprechende Ausgabe der Times, die kurze Zeit später aus der Rohrpost kam. Die Weisungen auf den Zetteln bezogen sich auf Artikel oder Nachrichtenmeldungen, die aus diesem oder jenem Grund geändert oder, wie die offizielle Wendung lautete, richtiggestellt werden sollten. So hatte das Ministerium für Überfülle zum Beispiel in der Times vom Februar eine Versicherung abgegeben, ein kategorisches Versprechen, wie es im offiziellen Wortlaut hieß, dass es im Jahr 1984 zu keiner Kürzung der Schokoladenration kommen werde. In Wahrheit sollte die Schokoladenration am Ende dieser Woche von 30 auf 20 Gramm herabgesetzt werden. Man brauchte also nur die ursprüngliche Versicherung durch den Hinweis zu ersetzen, irgendwann im April die Ration zu kürzen. Ist also keine Fälschung, oder? Nein. Es wird eben ein Unsinn einfach durch einen anderen ersetzt. Sobald Winston die 1. Weisung bearbeitet hatte, heftete er seine sprechgeschriebenen Korrekturen an die entsprechende Ausgabe der Times und schob sie in die Rohrpost. Dann warf er die ursprüngliche Weisung samt allen eigenen Notizen ins Gedächtnisloch. Statistiken werden reine Fantasieprodukte. Sowohl das Original als auch die berichtigte Version. Alles verschwimmt, wird zur Schattenwelt. Sogar die Jahreszahlen werden immer fragwürdiger. Er warf einen Blick quer durch den Saal. In den langen, fensterlosen Doppelreihen von Nischen, dem endlosen Papiergeraschel und dem Gemurmel der Stimmen, die ihn Sprechschreiber diktierten, gab es ein gutes Dutzend Leute, die Winston nicht einmal dem Namen nach kannte, obwohl er sie täglich durch die Korridore hasten oder während des 2-Minuten-Hass gestikulieren sah. Und unser Saal hier ist mit den 50 Angestellten nur eine Untersektion. Eine kleine Zelle sozusagen. Winzig. Im gewaltigen Komplex der Dokumentationsabteilung. Hier im Minivar. Es gab riesige Druckereien mit ihren Redakteuren, Typografen und raffiniert ausgestatteten Studios, in denen Fotos getürkt wurden. Es gab die Teleprogrammsektion mit ihren Technikern, Produzenten und Teams von Schauspielern, die speziell im Hinblick auf ihr Stimmenimitationstalent ausgewählt worden waren. Tagtäglich und fast minütlich wurde hier die Vergangenheit aktualisiert. Eine Nummer der Times, die infolge veränderter politischer Konstellationen oder infolge vom großen Bruder irrtümlich abgegebenen Prophezeiungen vielleicht schon ein Dutzendmal umgeschrieben worden war, stand trotzdem noch unter dem ursprünglichen Datum im Archiv. Und nirgendwo existierte eine ihr widersprechende Ausgabe. Achtung, Achtung! Wir bitten um eure Aufmerksamkeit. Noch 1983 betrug die Kohleproduktion Ozeaniens 6,30 Millionen Tonnen. 1976 lag die jährliche Kohleförderung noch bei 605 Millionen Tonnen. In der niedrigen Kantine, tief unter der Erde, rückte die Schlange langsam vor. Ein ziemliches Gedränge und ohrenbetäubender Lärm. Das entspricht einer Produktionssteigerung von 4,1%. Vom Gitterfenster des Ausgabeschalters wogten die Eintopfschwaben rüber. Am anderen Ende gab's eine kleine Bar, nicht mehr als ein Loch in der Wand, wo man einen großen Schluck Victory Gin für 10 Cent kaufen konnte. Wir können stolz darauf sein, was wir in den letzten Monaten erreicht haben, Genossen. Ja? Das sind Ergebnisse, die uns mit Genugtuung erfüllen. Unser Leben verbessert sich täglich, Genossen. Dank dem großen Bruder und der Führung durch die Partei. Ah, da bist du ja. Genau dich suche ich, Winston Smith. Winston drehte sich um. Es war sein Freund, Simi, der in der Forschungsabteilung des Miniver arbeitete. Freund war nicht ganz das richtige Wort. Man hatte heutzutage keine Freunde. Man hatte Genossen. Simi war Philologe und Spezialist für Neusprech. Einer aus diesem Riesenteam von Experten, die jetzt an der Erstellung der 11. Auflage des Neusprechwörterbuchs arbeiteten. Was ich dich fragen wollte, hast du nicht ein paar Rasierklingen? Kein Stück, sagte Winston schuldbewusst. Ich versuche gerade selbst welche zu besorgen. Hier. Ich nehme seit 6 Wochen dieselbe. War schon überall. Die Schlange ruckte ein Stück vor und beide nahmen ein schmieriges Metalltablett vom Stapel. Laufend fragte jemand nach Rasierklingen. Oder nach Schnürsenkeln oder Stopfgarn. Und wenn überhaupt, dann konnte man sowas nur heimlich und auf dem freien Markt organisieren. Hast du dir gestern die Hinrichtung angeschaut, Smith? Ich werde es mir irgendwann später angucken. Vielleicht zu Hause am Teleschirm. Naja. Das war ein ziemlich mangelhafter Ersatz, Genosse. Hallo? Geben Sie mir noch eine Flasche Victory Gin mit. Victory Gin. Sein höhnischer Blick glitt über Winstons Gesicht. Ich kenne dich, Winston Smith, schien sein Blick zu sagen. Tja, mein Lieber, jetzt bist du durchschaut, habe ich mir gedacht. Simi wusste genau, warum du dir diesen Spaß nicht anschaust. Simi ist nämlich gehässig orthodox. Will man sich mit dem unterhalten, muss man möglichst ein Gespräch über technische Einzelheiten von Neusprech anfangen. Nein, war wirklich nicht übel gestern. Andererseits verdirbt es die Sache irgendwie, wenn man denen die Beine zusammenbindet. Sie ist viel lieber, wenn sie rumzappeln, oder? Und wenn denen dann am Schluss die Zunge so raussteht, ganz blau, die leuchtet fast. Und weiter geht's! Der Nächste, bitte. Der Nächste, keifte die weißbeschürzte Prowl mit der Schöpfkelle. Na los, weiter, weiter. Hinter Ihnen sind auch noch welche hungrig. Winston und Simi schoben die Tabletts unter dem Gitter des Ausgabeschalters durch. Auf jedes wurde eilig der Einheitslunch geknallt. Ein Metallnäpfchen mit rosagrauem Eintopf, ein Kantenbrot, eine Käseecke, ein Becher Victory-Kaffee ohne Milch und eine Süßstofftablette. Hey, da hinten unterm Teleschirm gibt's noch zwei freie Plätze. Warte, Smith, wir nehmen noch zwei Becher mit rüber. Sie bekamen Gin in henkellosen Porzellanbechern, schlängelten sich durch den überfüllten Raum und luden ihre Tabletts auf einer Metalltischplatte mit Eintopflache ab. Ach, voll Teufel. Wieder so ein ekelhaft flüssiger Eintopffraß. Sieht aus wie erbrochen. Winston hob den Ginbecher, riss sich zusammen und würgte den öligen Fusel runter. Tränen schossen ihm in die Augen, aber er verspürte plötzlich Hunger. Löffel für Löffel schlang er den Eintopf runter, in dessen matsch-rosa-schwammige Würfel irgendeines Fleischpräparates trieben. Wie kommt ihr denn mit dem Wörterbuch weiter? Wir machen eine Menge Überstunden. Wir sind gerade mit den Adjektiven beschäftigt. Ist ganz schön schwierig. Bei der Erwähnung des Neusprechwörterbuchs schob er den Napf beiseite, nahm den Brotkanten in eine und den Käse in die andere Hand und beugte sich über den Tisch. Ist fabelhaft. Die 11. Auflage wird endlich die definitive sein. Jetzt finden wir die endgültige Gestalt für Neusprech. Für die Zukunft, meine ich. Wenn alle nur noch so reden werden. Wir vernichten die alten Wörter. Massenhaft. Zu Hunderten. Täglich. Sieh mal, das 10. Neusprech-Wörterbuch ist so dick. Das 11. wird nur noch so dick sein. Wir schrumpfen die Sprache bis aufs Skelett. Und wenn wir fertig sind, werden Leute wie du sie eben noch einmal ganz von vorne lernen müssen. Er biss hungrig in sein Brot, schluckte ein paar Bissen und sprach dann mit pedantischer Leidenschaft weiter. Das ist eine tolle Sache, Worte zu zerstören. Hunderte Substantive wird man in Zukunft gar nicht mehr brauchen. Den meisten Ausschuss gibt es übrigens bei den Adjektiven. Den Adjektiven und den Verben. Nehmen wir zum Beispiel mal gut. Wenn man ein Wort wie gut hat, wozu braucht man dann noch ein Wort wie schlecht? Ungut tut's ja auch. Besser sogar. Und wenn man eine Steigerung von gut braucht, dann reicht plus gut oder doppelt plus gut. Ist doch genial, oder? Dir fehlt das echte Verständnis für Neusprech, Winston, sagte Simi beinahe traurig. Sogar wenn du Neusprech schreibst, denkst du noch in Altsprech. Ich habe ein paar von deinen Sachen für die Times gelesen. Sind gut, ja. Aber dein Herz hängt eben immer noch am Altsprech mit all seinen unnützen Bedeutungsschattierungen. Die Schönheit, die in der Vernichtung von Wörtern liegt, erfasst du eben noch nicht. Neusprech, das ist die einzige Sprache auf der Welt, die von Jahr zu Jahr immer mehr schrumpft. Das war Winston natürlich klar. Er lächelte, verständig wie er hoffte, weil er sich nichts zu sagen traute. Psymi biss wieder eine Ecke von dem dunklen Brot ab, kaute kurz darauf herum. Du begreifst das doch. Neusprech hat nur ein Ziel, nämlich den Gedankenspielraum einzuengen. Zu guter Letzt werden wir so Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich machen, weil es keine Worte mehr geben wird, um sie auszudrücken. Jeder Begriff, der jemals benötigt werden könnte, wird durch exakt ein Wort ausgedrückt, dessen Bedeutung streng festgelegt ist und dessen sämtliche Nebenbedeutungen verschwunden sind, vergessen. Schon jetzt, in der 11. Auflage, sind wir nicht weit davon entfernt. Und der Prozess wird weitergehen. Auch dann noch, wenn wir längst tot sind. Die Revolution ist dann vollendet, wenn die Sprache perfekt ist. Neusprech ist Engsotz und Engsotz ist Neusprech, ergänzte er in einer Art von mystischer Befriedigung. Hast du dir schon mal überlegt, Winston, dass allerspätestens im Jahr 2050 auch nicht ein einziger Mensch mehr leben wird, der so eine Unterhaltung wie unsere jetzt verstehen könnte? Wahrscheinlich sogar noch früher. Die gesamte Literatur der Vergangenheit ist dann vernichtet worden. Einfach weg. Sogar die Schriften der Partei werden sich verändern. Wer kann denn Freiheit ist Sklaverei verstehen, wenn es den Freiheitsbegriff nicht mehr gibt? Das ganze Denkklima wird anders werden. Es wird überhaupt kein Denken mehr geben. Wenigstens nicht im heutigen Sinne. Und Strenggläubigkeit bedeutet dann, nicht zu wissen, dass man nicht weiß. Eines Tages werden sie dich umbringen, Saimi. Du bist zu gescheit und siehst zu klar. Aber irgendwas fehlt dir. Diskretion vielleicht oder die rettende Portion Dummheit. Gut. Du glaubst an die Prinzipien des Engsorts. Du verehrst den großen Bruder. Und doch sagst du Dinge, die besser ungesagt bleiben sollten. Hast so viele Bücher gelesen, was? Die Partei mag solche Leute nicht. Eines Tages wirst du verschwunden sein. Es steht schlecht um dich, Saimi. Doppelplus ungut. Winston hatte Brot und Käse aufgegessen. Er drehte sich auf seinem Stuhl etwas zur Seite, um seinen Becher Kaffee zu trinken. Saimi blickte hoch. Da kommt Parsons, sagte er. Etwas in seinem Tonfall schien hinzuzufügen. Dieser Vollidiot. Nun sieh dir das an, sogar in der Lunchpause wird hier weitergearbeitet. Das nenne ich Eifer, wie? Tag, Parsons. Habt ihr die Meldung gerade gehört? Ich hab's gewusst. Jetzt wird's bald wieder Rasierklingen zu kaufen geben. Ich hab's gewusst. Das Ministerium für Überfluss hat's gerade durchgegeben. Ja, und noch was. Smith, alter Junge, es geht um den Beitrag, den Sie mir versprochen haben. Winston tastete automatisch nach seinem Geld. Man musste rund ein Viertel seines Gehalts für freiwillige Spenden zur Verfügung stellen. Und die waren so zahlreich, dass man sich nur mit Mühe auf dem Laufenden halten konnte. Beitrag? Was denn für ein Beitrag? Für die Hasswoche? Ihr wisst ja, bin doch gerade Hauswart geworden für unseren Blog. Das wird richtig Eindruck schinden, wenn unser guter alter Victory-Blog den tollsten Fahneschmuck in der ganzen Stadt hat. Das wird richtig Eindruck schinden! $2 hatten wir doch besprochen, oder? Winston fand zwei zerknitterte und schmuddelige Dollarscheine und reichte sie Parsons, der den Betrag in ein kleines Notizbuch eintrug. Der Ausguss ist defekt, Parsons. Ihre Frau hat es mir heute Morgen erzählt. Sagen Sie bloß, meine Frau hat Sie mit diesem Kram belästigt, sagte Parsons. Ja, die Schraubverschlüsse unten waren völlig verrostet. Waren die Kinder schon da? Ja, sie haben gespielt. Ich glaube, der Große war ziemlich sauer, weil er nicht zur Hinrichtung durfte. Aha! Also, was ich sagen wollte. Die wissen schon genau, wo es lang geht, stimmt's? An Eifer fällt's denen nicht. Aus irgendeinem Grund dachte Winston plötzlich an Mrs. Parsons mit ihrem strähnigen Haar und dem Staub in ihren Gesichtsfalten. Binnen 2 Jahren würden ihre Kinder sie bei der Gedankenpolizei denunzieren. Ja, Mrs. Parsons würde vaporisiert werden. Habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, wie meine beiden Knirpse einer alten Marktfrau im Herbst den Rock angezündet haben, Winston? Weil sie gesehen hatten, wie die Fleischwürste in ein Plakat vom großen Bruder eingewickelt hat. Pirschten sich von hinten ran und hielten ein Streichholz drunter. Gab ziemlichen Ärger. Die kleinen Lauser kriegen eine 1A-Ausbildung bei den Spitzeln. Besser als zu meiner Zeit. Gestern brachte meine Kleine ein Hörrohr mit nach Hause, probierte es gleich an unserer Wohnzimmertür aus und meinte, dass sie damit doppelt so viel mitkriegt am Schlüssel. Na, das ist doch der richtige Dreh. Oder? In diesem Moment schrillte aus dem Teleschirm das Signal, wieder an die Arbeit zu gehen. Die 3 Männer sprangen auf, um sich in das Gewühl bei den Liften zu stürzen. Und aus Winstons Zigarette krümelte der Tabakrest. mir was. Sag mir was. Oder frage ich zu viel? Ist okay, sagt er. Ist okay. Ist okay. Kann mich auf deine DNA und meine Liebe einfach nicht mehr verlassen. Darf nur noch hassen? Nur noch hassen? Hass. Ist der Name von dem Spiel. Hey, sag mir was. Oder frag ich zu viel? Ist okay, sagt er. Ist okay. Ist okay. Keine Zeit für so viel Fragen. Und keine Lust mehr auf so viele Niederlagen. Wir warten auf den Untergang. Und dann ab durch den Notausgang. Sag mir was. Sag mir was. Oder frage ich zu viel? Test, Test. Winston. Winston Smith. 1, 2, 1, 2. Ja, das war vor 3 Jahren. Einen dunklen Abend. In einer engen Seitenstraße. Unweit der großen Bahnhöfe. Sie stand bei einem Mauerdurchgang. Unter einer trüben Straßenlaterne. Sie hatte ein junges, stark geschminktes Gesicht. Ja? Eigentlich war es die Schminke, die mich anzog. Ja, es war die Schminke. Ganz weiß. Wie eine Maske. Weiß, wie eine Maske. Ganz weiß. Ganz weiß. Und dann diese knallroten Lippen. Das ganze Gesicht bestand nur aus diesen knallroten Lippen. Frauen von der Partei schminken sich nie. Und sie sah mich an und sagte, hey, hallo, Sisa. Sonst war kein Mensch auf der Straße, keine Teleschirme, keine Spitzel. Sie war mindestens 50. Hey, du, wer bist denn du? Sie sah mich an und sagte, hey. Wer bist du denn? $2? Hm? Wo gehst du denn hin? Ne? Hallo? Na? Wie wär's? Und ich ging mit. Wenn es eine Hoffnung gibt, dachte Winston, dann liegt sie bei den Proles. Von innen konnte die Partei nicht gestürzt werden. Wenn die Proles sich ihrer Stärke bewusst werden, dann werden sie aufstehen und sich schütteln, wie ein Pferd das Fliegen abschüttelt. Sie hatten nicht einmal einen Teleschirm in der Wohnung. Der sexuelle Puritanismus der Partei wurde ihnen nicht aufgezwungen. Proles und Tiere waren frei. Ich klage mich an. Der Sabotage, der Unterschlagung von Parteigeldern, des Verkaufs militärischer Geheimnisse an die Regierung unserer Feinde von Eurasien, in deren Dienst ich stehe. Mitte der 60er Jahre kam die Zeit der großen Säuberungswellen. Emanuel Goldstein war geflohen und weiß Gott wo untergetaucht. Die übrigen waren ganz einfach verschwunden oder nach spektakulären Schauprozessen, bei denen sie sich zu ihren Verbrechen bekannten, hingerichtet worden. Ich bin sexuell pervers. Ein Gedankenverbrecher. Ich habe meine Vertrauensposition im Ministerium Minibar ausgenutzt, um unsere Alliierten in Ostasien zu täuschen. Ich erkläre mich in allen Punkten für schuldig. Ich bitte in aller Form um Bestrafung für diese Verfehlung. Und ich bitte Sie nur noch, mir zu glauben, dass ich die Partei und ihre Führer wirklich liebe. Keiner, der der Gedankenpolizei einmal in die Hände gefallen war, entkam ihr jemals wieder. Sie waren Leichen, die nur darauf warteten, in ihre Gräber zurückgeschickt zu werden. Die Vergangenheit veränderte sich nicht nur, sie veränderte sich fortlaufend. Aber warum? Wie ein Albtraum bedrückte Winston diese Frage. Das Wie, das begreife ich. Ja. Das Wie begreife ich. Das Warum.